In unserem Hörspieltermin wiederholen wir heute »Ich habe dich bei deinem Namen gerufen« von Hans-Werner Alberts. Samstag, den 17. November 1984. Gestern haben wir den Alten begraben. Irgendwie eine Leere. Eine gewisse Taubheit der Sinne. Obwohl ich die Trauerfeier geradezu geschmacklos fand. Diese Lobhudelei am Grab. Diese Festlügner. Ich möchte nicht wissen, wie viele von denen froh sind, dass er weg ist. Da gibt's wieder eine freie Stelle. Jemand kann aufrücken. Karriere von Todes wegen. Ekelhaft, dieses etablierte Pack. Unsere bessere Gesellschaft. Mich schaudert der Gedanke, dass mein Herr Vater in diesen Kreisen eine angesehene Persönlichkeit war. An wie viel Gräbern hat er seine verlogenen Reden gehalten? Dabei, er war nicht einmal so richtig einer von denen. Er gehörte irgendwie mehr aus Gewohnheit und Feigheit, weniger aus Überzeugung dazu. Wenn ich an unsere letzten Begegnungen im Krankenhaus denke, er schien mir anders. Nicht mehr so überlegen, so streng und verurteilend. Ein hirn- und herzloser Boss war er nicht. Wir haben einen akuten Herzinfarkt. Welches Zimmer? Zimmer 1. Ist der Infarkt verifiziert? Ja. Der Patient hat stechende Schmerzen in der Herzgegend, Kurzatmigkeit, Blässe, kalter Schweiß auf der Stirn. Was ist bis jetzt gemacht? Infusion Valium, 2 ml Fentanyl. Kurzfristig auftretendes Erbrechen, dagegen Paspertin. Ist wahrscheinlich ein frischer Vorderwandinfarkt. Rhythmusstörungen? Solange wir betreuen, nicht. Ist aber nicht auszuschließen. Ich weiß nicht genau, der Patient ist nicht ansprechbar. Thrombokinase eingeleitet. Ja, wir haben Heparine gegeben. Peter Marion. Sauerstoff, Monitoring nach 1, per Infusionspumpe 100 ml nitrolingual, Blutentnahme. Und holen Sie mir den Funke zur Koronarangiografie. Wollen Sie ballonieren? Da warten wir die Angiografie ab. Der Patient scheint nicht den ersten Infarkt gehabt zu haben. Hat er nicht. Während der Anfahrt haben wir bei der Datenzentrale angefragt. Das ist ein alter Kunde. Und Dr. Hieblach, Josef, Wohnhaft Lüneburg, Salzstättenweg 26. Verheiratet, 3 Kinder, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht. Sparen Sie mal der Standleiter die Daten zur Krankheit. Herzbeschwerden seit 1964. Erster verifizierte Infarkt 1976. Herz-Kreislauf-Kuren seit 1978. Zweiter verifizierte Infarkt 1981. Hausarzt Dr. Milstein, Lüneburg. Wie alt? Moment, 64. Ja, gut, dass Sie kommen, Kollege Funke. Wir wollen ballonieren, aber erstmal sind Sie dran. Angiografie. Patient hatte bei Aufnahme, darf ich mal. 200 zu 120 Blutdruck, wahrscheinlich dritter Infarkt, also dann, sag mal los. Guten Morgen, Herr Dr. Hieblach. Guten Morgen, Schwester. Geht's uns schon ein bisschen besser? Bis zur Toilette reicht's noch nicht. Aber Herr Doktor, dafür haben wir doch die Bettpfanne. Ist mir aber unangenehm. Ich möchte niemanden mit meinen Exkrementen belasten. Dafür sind wir doch da. Nun schonen Sie sich mal, sonst werden Sie uns gar nicht mehr gesund. Ich lasse Ihnen mal einen Fragebogen hier. Lesen Sie den gründlich durch und füllen Sie ihn auch genau aus. Unser Dr. Zender legt da großen Wert drauf. Einen Lebenslauf soll ich auch schreiben. Wieso denn? Ich dachte, die Zeiten wären vorbei, wo ich Lebensläufe schreiben musste. Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Irgendwie forscht Dr. Zender über Leben und Krankheit. Ja, Krankheit als Ausdruck des Lebens oder so ähnlich. Sie fragen ihn lieber selbst. Jedenfalls braucht er Ihren Lebenslauf. Ich, Josef Hieblach, bin als 5. Kind des Kirchnermeisters Anton Hieblach und seiner Ehefrau Hildegard am 23. Februar 1920 in Münster geboren. Ich besuchte die katholische Volksschule von 1926 bis 1930. Ging von 1930 bis 1939 zum Jesuitenkolleg in Münster, absolvierte eben dort mein Abitur am 25. April 1939, wurde zur Wehrmacht eingezogen, 1941 zum Jurastudium freigestellt, das ich 1941 in Wien aufnahm. Dort promovierte ich 1945 bei Professor Bütlinski über die Problematik der Rechtsnachfolge bei säkularisiertem Eigentum. Meine Referendarzeit absolvierte ich 1947 bis 1950 in Niedersachsen. 1951 trat ich in die Justiz ein, wurde 1955 zum Richter an das Landgericht Verden berufen, 1956 zum Einzelrichter eben dort bestellt. 1958 wechselte ich zur Justizverwaltung nach Hannover, wurde 1960 zum Oberregierungsrat, 1965 zum Regierungsdirektor ernannt. 1967 ging ich in die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Nach kurzer Tätigkeit als beisitzender Richter wurde ich 1968 zum Vorsitzenden Richter in Stade bestellt. 1973 kam ich zum Oberverwaltungsgericht nach Lüneburg. 1979 wurde ich zum Vorsitzenden Richter des 6. Senats ernannt. 1981 erfolgte meine Bestellung zum Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts. Ich bin seit 1954 verheiratet und habe 3 Kinder. Das war's dann wohl. Treten Sie vor, Angeklagter Hieblach. Mutti, komm schnell, hilf mir! Sie sind angeklagt, durch Genehmigung eines Atomkraftwerks 100.000 Menschen getötet zu haben. Aber hohes Gericht, ich habe doch nur meine Pflicht getan. Weichen Sie nicht aus. Haben Sie das Kernkraftwerk Brunsbüttel genehmigt? Mutti, ein böser Mann, der hat ein ganz schwarzes Gesicht. Mutti! Erklären Sie sich, Herr Dr. Hieblach. Ich habe doch kein Kernkraftwerk gebaut. Wir hatten nur über die Rechtmäßigkeit zu entscheiden. Die Anwälte der Kläger versuchten immer mit uns über die Gefährlichkeit von Kernkraft zu diskutieren. Aber das gehörte doch nicht zur Sache. Komm zur Sache, Josef. Der Tatbestand ist klar. Durch Ihre Genehmigung, Hieblach, wurden hunderttausende Menschen durch ein nicht betriebssicheres Kernkraftwerk gefährdet. Mutti, der Mann schmeißt mich auf den Boden, der stellt sich auf meine Brust, komm schnell! Sie sind schuld am Tod aller dieser Menschen. Ich habe nur die Gesetze beachtet, hohes Gericht. Das ist alles hundertprozentig korrekt verlaufen. Sie sind schuldig. Ich krieg doch keine Luft. Mutti, hilf mir doch! Der Angeklagte, Dr. Josef Hieblach, wird wegen Mordes an 100.000 Menschen zum Tode verurteilt. Nein! Mittwoch, 21. November 1984. Heute hat mir das Krankenhaus die Sachen vom Alten geschickt. Darunter ein Tagebuch. Ich hätte nie geglaubt, dass er persönliche Aufzeichnungen macht. Vielleicht hängt es mit der Todesgefahr zusammen. Ob er sein Ende geahnt hat? Komme mir wie ein Voyeur vor. Mittwoch, den 10. November 1984. Heute wieder schwer geträumt. Erinnere mich jetzt nur an Protschka, einen Bekannten aus unvordenklich früheren Zeiten. Die Erinnerung will ich festhalten. Protschka, ich suche ein Buch vom Kaser über die Rolle der Kirche bei Erbfällen in Rumänien. Wir haben das Buch, wie sich aus dem Verzeichnis ergibt. Ich kann es aber nicht finden. Herr Doktor? Noch bin ich kein Doktor, Protschka. Ich will es erst noch werden. Na, Sie wissen doch, hier in Wien, da sind Sie halt der Doktor. Ja, und das Buch, na, das Buch, das hat der Herr Professor seit 2 Wochen. Sie wissen hier wohl über jedes Buch Bescheid. Nun, wenn Sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind... Ich bewundere Sie, Protschka. Sie sind ein lebendes Auskunftssystem. Sie kennen den Standort eines jeden Buches, wissen wir, welches Buch in der Ausleihe hat. Ja, wissen Sie, wenn man wie ich mit Büchern aufgewachsen ist, kriegt man mit der Zeit ein richtiges Liebesverhältnis zu denen. Als wenn's Kinder wären. Welcher Art war Ihr Kontakt mit Büchern? Sind Sie in einer Buchhandlung aufgewachsen? Bücher spielten in unserem täglichen Leben zu Hause eine große Rolle. Ach, war Ihr Vater Wissenschaftler? Mein Vater, selig, das war ein Rabbi. Ja? Und ich sollte auch einer werden. Deswegen habe ich seit meinem 4. Lebensjahr gelernt. Erst zu Hause, dann im Scheder, dann in der Yeshiva. Bücher, den ganzen Tag Bücher. Die Bibel, der Talmud, die Mishnah. Das waren die Grundlagen unseres Lebens. Wir lebten in Gott, gepriesen sei sein Name, durch Lektüre und Rezitation. Für uns Juden waren Bücher lebendig. Ja, unser Lebensrhythmus wurde gemäß den Anweisungen der heiligen Bücher gestaltet. Bücher, oh, das waren keine Gebrauchsgegenstände. Wir Juden begraben unsere Bücher in der Gemisa. So lehrte mich mein Vater von Kindesbeinen an den ehrfurchtsvollen Umgang mit Büchern. Ich sehe ihn heute noch, wie er behutsam ein Buch aus dem Regal nimmt, jede einzelne Seite aufblättert, diese dann mit der Hand glatt streicht. Er entfernte mit Hingabe jede kleine Verknitterung, jedes Eselsohr, glättete das sich wellende Papier in den alten Folianten. So wurden Bücher zu meinen Lebensgefährten. Ohne die vermöchte ich nicht zu leben. Sie sind Jude? Ja, Herr Doktor. Aber wieso? Sie heißen doch Protschka. Ja, hier heiße ich Protschka. Und zu Hause Rubinstein. Sie leben mit falschen Papieren in Wien? Nein, nein, das nicht. Das nicht, nicht mit falschen Papieren. Aber mit einem Überlebensnamen. Überlebensname? Na schauen Sie, Herr Doktor, den Rubinstein-Schmuhl, nur den hätten Sie längst abgeholt, der wäre längst tot. Den Protschka Franz, oh, den lassen Sie leben. Aber wieso erzählen Sie das denn? Na, Sie, Herr Doktor, Sie verraten mich doch nicht. Aber Sie können doch jeden Tag erwischt werden. Wenn Sie bei einer Kontrolle keine Papiere zeigen können, sind Sie dran. Und wenn die rauskriegen, dass Sie Jude sind, droht Ihnen der Tod allein, weil Sie keinen Stern tragen. Ja, das Leben ist gefährlich heute. Mensch, Sie müssen sich verstecken. Sie können jeden Tag erwischt werden, Herr Protschka. Nennen Sie mich nur weiter Protschka. Das sind wir doch schon so gewöhnt. Ja, ja, aber Sie müssen hier weg. Mich erwischen Sie nicht. Jeder kann jeden Tag erwischt werden. Ich nicht. Schauen Sie, Herr Doktor, bei mir ist das wie bei den Rehen. Die spüren, wann ein Wetter kommt und dann rennen sie aus dem Wald. Ja, ich spüre die Kontrollen schon, bevor ich die sehe. Da mache ich einfach einen Bogen drum. Einen kleinen und auch einen großen. Und selbst wenn die mich erwischen täten, dann schaue ich nicht aus wie ein rechter Katholik. Von dem Kontakt mit einem Juden hat er mir erzählt. Jetzt am Krankenbett. Ich hielt das für eine der üblichen Reinwaschegeschichten. Nachträgliche Erklärungsmuster für Versagen mit historischem Ausmaß. Aber an dieser Geschichte mit dem Juden muss was dran sein. Ausgerechnet mein Vater, der Aufsteiger, Anpasser, Ja-Sager, im Dritten Reich mit einem Juden. Was bedeutete dieser Mann für ihn? Was bedeutete ihm dieser Protschka, dass er seine Feigheit überwinden konnte? Wer war dieser Mensch? Mein Vater. Schauen Sie, Herr Doktor, ich bin ja nur Faktotum hier. Aber als Jud habe ich meine Erfahrung mit den Gesetzen. Und als Jud sage ich Ihnen, vergessen Sie nie den Menschen über all die Gesetze. Das müssen Sie erläutern. No. Als Jud lernen Sie praktisch von der Wiege an, dass das Leben aus der Beachtung der Gebote besteht. Kein Fleisch mit Milch zusammen, alle die Gebote am Schabbat, alles ist reglementiert und immer guckt man auf die Regeln und sind zufrieden, wenn's Gesetz nur erfüllt ist. Sind die Regeln nicht in Übereinstimmung mit den göttlichen Geboten? Ist denn ein solches Leben mit den göttlichen Gesetzen nicht ein Leben in Gott selbst? Ich meine, Protschka, Sie verkennen die Qualität der Regeln. Ich streite nicht gegen die Regeln. Aber die Leute, gerade die, die von allen als gute Leute angesehen werden, die den ganzen Tag nach die Gesetze leben, die niemand was Böses wollen, immer das Gute im Sinn haben, die leben nach den Gesetzen. Und doch haarscharf dran vorbei. Das will mir aber gar nicht einleuchten. Tja, wie soll ich das erklären? Herr Doktor, Sie studieren zwar Jus, aber für Sie sind die Gesetze äußerlich. Man hält sich dran oder auch nicht. Wir Juden sind das Gesetz, wir leben drin. Wir können das nicht abstreifen wie ein Rock. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das war 1920 oder gerade 21. Genau weiß ich es nicht mehr. Aber es war bitterkalter Winter. Wir waren vertrieben. Mein Vater konnte nicht als Rabbi arbeiten. Wir waren arm. Aus dem Osten kamen wir und die wurden ja eh schon schief angesehen. Wir hatten nichts zum Essen, aber zum Versetzen im Pfandhaus war auch nichts mehr da, bis auf ein altes, schönes Geschirr von der Großmutter. Vater sollte das Geschirr ins Pfandhaus tragen. Er weigerte sich. Es könnte ja ein Essen drin gekocht werden, das nicht koscher ist. Darauf meine Mutter, ist doch ein jüdisches Pfandhaus, sagt mein Vater, war sich, ob die anderen Juden die Speisevorschriften beachten? No, Herr Doktor, haben wir also gehungert, damit die Speisevorschriften geachtet werden. Wir wären fast gestorben und die Gesetze hätten gelebt. Vielleicht sehen Sie jetzt, wie sehr der Jud im Gesetz lebt. Und ich habe mir damals geschworen, die Gesetze immer so zu beachten, dass sie dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Das kann das göttliche Gesetz nicht gewollt haben, dass wir hungern, nur damit die Töpfe nicht unrein werden. Sie sind ja ein richtiger Ketzer, Protschka. Bei uns wird in den Evangelien davon berichtet, dass Jesus die Sabbatgebote brach und den Pharisäern vorhielt, der Sabbat sei um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbat willen geschaffen. Nur recht hat er gehabt. Wie geht's denn heute Morgen? Wie nennt man das? Den Umständen entsprechend. Dann haben Sie immer noch Beschwerden? War es denn nicht ernst? Doch. Doch, mein Lieber. Dr. Hieblach, Sie sind dem Sensenmann noch mal von der Schippe gesprungen. Also, welche Beschwerden sind vorhanden? Ich fühle in der Brustgegend nach wie vor Schmerzen. Das ist alles so zusammengezogen. Naja. Kein Wunder, wenn man nachts so schwer arbeitet. Wie meinen Sie das? Nachtsinn. Die Träume. Die schweren Träume. Vielleicht erzählen Sie mir davon. Ist alles schon wieder vergessen? Nein. Nein, Sie beschäftigen sich doch noch damit. Ja, aber es bleibt eigentlich nur eine Schwere zurück. Seltsam, weil das, woran ich mich erinnere, doch gar nicht so schwer war. Also? Sie erinnern sich doch. Ja, das sind nur Fetzen. Aber es war meine Studienzeit und die habe ich nicht als schwer in Erinnerung. Erzählen Sie einfach mal. Das kann für Ihren Heilungsprozess wichtig sein. In den Träumen offenbart sich unser Unbewusstes und wenn man sich an etwas erinnert, dann war es dem sogenannten Tagesbewusstsein wichtig genug, um ans Licht gelassen zu werden. Also ich sehe da keinen Zusammenhang. Nicht lange diskutiert, Herr Dr. Hieblach. Wir wollen doch wieder gesund werden. Was soll ich erzählen? Ich träumte von dem Faktotum meines Instituts, in dem ich promoviert habe, 1944 in Wien. Und? Der war Jude. 1944? In Wien? Er nannte sich Protschka. An seinen jüdischen Namen kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, nicht einmal an seinen Vornamen. Ich nannte ihn immer nur Protschka. Und er lebte mit falschen Papieren. Nein, nein, er hatte nur den Namen angenommen. Er nannte Protschka seinen Überlebensnamen. Und wurde bei Kontrollen nicht erwischt, nicht von den Nachbarn angezeigt? Nein, die Kontrollen spürte er irgendwie im Voraus. Ich kann es nicht erklären. Er machte einfach einen Bogen drumherum. Und die Nachbarn, nein, die hätten ihn nie denunziert. Wie soll man das beschreiben? Sie hätten es erleben müssen. Protschka war ein so warmherziges Wesen. Ich glaube, in seiner Gegenwart vergaß man einfach alle Boshaftigkeit. Seine Haltung, nur die Art, wie er einfach da war, färbte auf die Umgebung deutlich ab. Böse Absichten oder schlechte Laune verschwanden einfach. Es war nicht so, dass Protschka andere belehrte, zum besseren Leben bekehren wollte, nein. Es war einfach seine liebevolle Haltung. Und dieser Herr, wie hieß er noch? Protschka, Franz, ja, das war sein Vorname, so wie ein richtiger Katholik. Und der Herr Protschka war ein Jude. Fühlten Sie sich ihm gegenüber schuldig? Schuldig? Wieso? Weil er Jude war? Nein, nein, das war es nicht. Protschka hat nie angeklagt. Ich musste ihm gegenüber keine Schuldgefühle haben, weil ich zu einer Rasse gehörte, die seine Rasse ausrottete. Ich musste mich nicht verteidigen. Was war's dann? Haben Sie wirklich nicht über die Nazis gesprochen? Ich unterstelle einmal, dass Sie kein besonderer Nazi waren, sonst hätten Sie Protschka ja angezeigt. Meines Wissens stand auf Nichtanzeige versteckter, im Untergrund lebender Juden die Todesstrafe. Oder haben Sie ihn angezeigt? Nein, nein. Ich sagte Ihnen schon, so einen wie den Protschka zeigt man nicht an. Das hätte einem das Herz gebrochen. Ihre Vermutung stimmt im Übrigen. Ich war den Nazis nicht grün. Deswegen studierte ich doch in Wien, fernab vom Schuss und dann noch im Kirchenrecht, noch weiter ab vom Schuss. Nein, Protschka hat mich durch die Diskussionen, durch die Art, wie er war, ebenso berührt wie verunsichert. Das müssen Sie erklären. Nun, Protschka sollte und wollte Rabbiner werden. Aber er hat die Ausbildung an der jüdischen Hochschule abgebrochen, weil er merkte, dass er ein Leben streng nach den Gesetzen nicht führen konnte. Er spürte sein unverwechselbares Ich und zugleich den Drang, seinem Gott zu begegnen, aber nicht auf dem Weg vorgeschriebener Formeln, Rituale und Gesetze. Er wollte seinem Gott unmittelbar gegenübertreten, sich Gott jeden Tag neu stellen, ohne durch Gesetze auf einen bestimmten Weg gewiesen zu sein. Und davon träumen Sie nach 40 Jahren? Ich weiß nicht so genau, ob ich es geträumt habe. Jetzt erinnere ich mich jedenfalls sehr genau an die damalige Begegnung. Sie erinnern sich. Jetzt. Also muss es wichtig sein für Sie. Was ist es? Die Gespräche mit Protschka trafen mich sehr. Ich war immer sehr religiös gewesen, 9 Jahre bei den Jesuiten, aber so ganz anders als Protschka. Die Beziehung zu Gott war mir wichtig, sie war eingebunden in die Rituale meiner Kirche. Dieses Verständnis wurde fundamental erschüttert. Und damit ich selbst auch. Ich studierte Jus in der Annahme, dass Gesetze der Garant für Gerechtigkeit und richtiges Leben seien. Und da kommt dieser Protschka daher und widerlegt diese Annahme. Weniger durch Argumente als vielmehr durch seine Existenz. Die Art, wie er lebte. Wie er mit den Widrigkeiten der Zeit und mit seiner Umwelt umging. Und durch die Begegnung mit ihm erfuhr ich, dass es eine andere Freiheit geben kann, eine andere Moral, als diejenige, den Gesetzen zu folgen. Ich war bis ins Mark erschüttert und zweifelte, ob ich das richtige Studium gewählt hatte, ja, das richtige Leben führte. Ich stand einem Menschen gegenüber, der das Gute in sich trug, der durch sein Beispiel die Fragwürdigkeit aller Gesetze und aller äußeren Moral demonstrierte. Damals schwor ich mir, dass ich den Juristenberuf nie so ausüben wollte, dass ich anderen Menschen die Gesetze vorhalten müsste, dass ich niemals mittels gesetzlicher Vollmachten das Leben anderer eingreifen wollte. Aber ich glaube, Sie sind Richter geworden. Ich stelle mir vor, dass man als Richter anderen Leuten täglich Gesetze vorhält. Ja, es stimmt. Nach dem Krieg hatte man andere Sorgen. Die Begegnung mit Protschka verblasste. Der Aufbau des Vaterlands, der Familie, der Karriere. Ich war mit anderem beschäftigt. Samstag, den 24. November 1984. Langsam fange ich an zu fühlen, dass mein Vater tot ist. Wie wenn der Schock nach einem Unfall dem Schmerz aus zugefügten Wunden weicht. Diese Wunde heißt mein Vater. All die Jahre war er mir so fremd, so sehr Systemvertreter, nicht mein Vater. Charaktermaske, aber kein lebendiger Mensch, Und jetzt? Jetzt ist er tot. Ich lese seine Aufzeichnungen und er kommt mir näher. Dieser verdammte Kerl. Jetzt, wo ich anfange, ihn zu verstehen. Vielleicht gar zu lieben. Da ist er weg. Ach, Herbert. Wie schön, dass du mich besuchen kommst. Wie geht's denn? Naja, es muss ja. Schöne Grüße von Margot und den Kindern. Danke, danke. Wie lange habe ich euch alle nicht gesehen? Ich will dich nicht aufregen, aber für einen Besuch gab es keinen Grund. Mein Sohn, wir sind im Zorn geschieden. Aber es muss doch Wege der Versöhnung geben. Dann muss aber auf beiden Seiten der Wille dazu bestehen. Ja. Ich spüre jetzt, wo ich hier im Krankenhaus festliege, dass ich in der Vergangenheit zu hart war. Mir wird klar, dass da im Alltag einfach manches untergegangen ist. Man ist betriebsblind geworden, überempfindlich gegen andere Wege. Ich konnte es nicht ertragen, dass du auf der anderen Seite stehst, den Staat, dem ich diene, so umfassend ablehnst. Ich bin nach wie vor in vielen Fragen nicht deiner Ansicht, dabei bleibt es. Und trotzdem, man muss doch miteinander reden können. In der letzten Zeit hier im Krankenhaus sind einige Erinnerungen hochgekommen, die mir deine Haltung mindestens verständlich machen. Was für Erinnerungen? An meine Wiener Zeit. Welche Wiener Zeit? Ach, in Wien habe ich studiert im Krieg. Davon weiß ich nichts. Mag sein, dass wir nie darüber gesprochen haben. Ich war ja auch nie wieder in Wien nach dem Krieg. Die Zeit war wie ausgelöscht. Und jetzt, wo ich hier liege, kommt das alles wieder hoch. Was war in Wien? Wieso durftest du überhaupt studieren? Nach meinem Kenntnisstand warst du doch kein Nazi. Warum also Studium und nicht Krieg? Studieren durfte ich nur, weil mein Bruder gefallen war. Und ich war der einzige männliche Nachkomme meiner Familie. Da gab es Freistellungsregelungen und die habe ich genutzt, um den Nazis zu entkommen. Deswegen bin ich auch nach Wien gegangen, weil es dort ein bisschen ab vom Schuss war, alles nicht so verbissen. Eben österreichisch. Dann war in Wien der Professor Bydlinski, ein Glaubensbruder. Bei ihm konnte ich ohne weltanschauliche Turnübung mein Examen machen und die Promotion durchführen. Das war also dein Widerstand gegen das Regime. In einer Nische überwintern. Ach, lass uns jetzt nicht streiten. Ich denke, das kannst du nicht beurteilen. Die Zeiten waren ebenso. Ich habe nie behauptet, ein Widerstandskämpfer gewesen zu sein. Mag sein. Aber deine moralischen Vorstellungen, die du später anderen, auch mir, immer und immer wieder vorgehalten hast, wo waren die, als die Nazis zur Sache gingen? Wo war dein Gewissen? Ja, ja. Wahrscheinlich hast du wie all die anderen so wenig gewusst. Ich bin zu Streit nicht aufgelegt, mein Sohn. Vielleicht habe ich gerade auch nicht die Kraft dazu. Aber ich will dir erzählen, wie ich es erlebt habe, soweit ich mich jetzt daran erinnern kann. Die Nazis spielten in meinem Leben keine Rolle. Ich vergrub mich im Institut für Kirchenrecht. Dort gab es einfach keine Nazis. Der Bydlinski wurde von den Nazis nur geduldet, weil er aus uraltem österreichischem Adel kam. Da traute sich keiner ran. Aber gemieden war er schon. Kontakt hatte ich mit den Nazis nur, wenn ich in ein Konzert ging. Ja, bei Furtwängler-Konzerten war natürlich jede Menge braune Bonzen. Als Furtwängler im Neujahrskonzert die 9. von Beethoven dirigierte, habe ich sogar den Goebbels gesehen. Furtwängler war ja auch ein Nazi. War er nicht. Das war ein ganz großer Künstler. Einfach himmlisch, wie er ein Orchester in seinen Bann ziehen konnte. Etwa bei Beethoven die Urgewalt in den Sinfonien entfesselte oder bei Schumann das quasi aus dem Nichts kommende Thema des 4. Satzes beschwor. Ja, so muss man es nennen. Einfach göttlich. Und? Deswegen war er in meinen Augen doch ein Nazi. Furtwängler war so nobel, der machte sich nicht mit den Nazis gemein. Ich selbst war Zeuge, wie er beim Neujahrskonzert erst im letzten Moment ans Podium stürzte, nur um Goebbels nicht die Hand geben zu müssen. Was besagt das schon? Ich weiß, dass dieser noble Herr bei Göring intervenierte, man möge doch einmal einen Herrn von Karajan etwas genauer auf seine arische Vergangenheit überprüfen. Dieser erscheine so oft in Presse und Wochenschau. Das sind doch posthume Verleumdungen. Da merkt man wieder deine Halsstarrigkeit. Du verteidigst heute noch Nazis. Es wird keinen Streit zwischen uns geben, mein Sohn, deinen Unverschämtheiten zum Trotz. Ich wollte dir über die damalige Zeit erzählen. Zu den Nazis hatte ich praktisch keinen Kontakt. Dafür aber einen intensiven. Einem Juden. Samstag, den 1. Dezember 1984. Mein Vater rumort ganz schön in mir herum. Es ist nicht nur die Trauer über die verpassten Chancen der Begegnung mit ihm. Nein, seine Fragestellungen, sein Ringen um das richtige Leben interessieren mich. Irgendwie haben sie mit mir zu tun. Dieser Jude, dem er in Wien begegnete, beginnt mich zu faszinieren. Er war ein Ostjude. Erst jetzt, durch die Beschäftigung mit den Ostjuden, mit ihren Lehren, ihrem Leben und Leiden, erfahre ich, dass dies ein besonderes Volk war, das Männer hervorbrachte, die aus umfassender Liebe und Vertrauen heraus ihr Leben führen konnten, die einen selbstverständlichen Umgang mit ihrem Gott pflegten, denen es vergönnt sein konnte, von innen zu leuchten, wenn sie ihrem Gott begegnet waren. Ich erfahre zugleich, dass die Begegnung mit Gott, ohne dass man im Ritual verharrt, etwas Ungeheuerliches sein muss. Die persönliche Konfrontation mit dem Numinosen. Du kanntest einen Juden? Ja, er war Faktotum in unserem Institut. Und woher weißt du, dass er Jude war? Er hat es mir selbst gesagt. Später war ich dann bei ihm zu Hause. Die Wohnung war eher ein Tempel. Protschka, so nannte er sich, seinen jüdischen Namen habe ich vergessen, Protschka meinte, da er zu Hause doch die meiste Zeit bete, könne er auch so wohnen. Wieso hat er sich dir anvertraut? Das war doch für dich und für ihn gefährlich. Ja, eigentlich schon. Aber nicht für Protschka. Und ich, ja, ich habe mich von seinem Vertrauen anstecken lassen. Vertrauen? Protschka hatte besondere Fähigkeiten. Eine davon war, irgendwie in die Zukunft blicken zu können. Mindestens aber eine Gefahr zu spüren, längst bevor sie da ist. Wie bitte? Das verstehe ich nicht. Nun, er hatte einfach ein umfassenderes Wahrnehmungsvermögen als wir Normalsterblichen. So wie die Tiere das ja auch haben, wenn sie über Tausende von Kilometern im Wasser hören können. Ein Unwetter erspüren, längst bevor es am Ort ist. Protschka sagte immer, die Welt, Herr Doktor, ist viel mehr als das, was wir hören, sehen, riechen. Wir erleben nur einen kleinen Ausschnitt. Und bei uns Juden ist dieser kleine Ausschnitt halt ein bisschen größer. Wer wie wir seit Jahrtausenden verfolgt und ausgerottet wird, wer niemals äußere Macht hatte, braucht einfach mehr Fähigkeiten, um zu überleben. Ja. Und von diesen Fähigkeiten hatte Protschka viele. Welche Fähigkeiten meinst du? Ganz wichtig war, dass er keine Angst vor dem Tod hatte. Er wollte überleben, aber nicht um sein Leben zu retten, sondern um die jüdische Tradition weiterzuführen. Wir Juden, sagte er, haben so viele Verfolgungen und Verfolger überlebt. Es muss einfach jemand da sein, der unsere Erfahrungen weitergibt, wenn der Spuk mit den Nazis vorbei ist. Der wollte bloß überleben. Nein, wenn ich es dir sage. Wenn zum Beispiel Militär oder Gestapo auftauchten, wechselte Protschka nicht die Straßenseite, er guckte nicht verlegen weg. Im Gegenteil, er sah sie an. Einmal sagte er mir, das sind auch ganz arme Schweine, die viel Liebe brauchen. Er war gegenüber seinen Feinden nicht devot, sondern, wie soll ich sagen, normal. Ja, was ist denn daran Besonderes? Was erwartest du? Dass Protschka übers Wasser wandelt, dass er sich unsichtbar machen kann? So wie er sich verhielt. Im Krieg und für einen Juden dazu war sein Verhalten ganz außergewöhnlich. Im Krieg keine Angst zu haben, das war schon was. Du kannst es nicht wissen, du hast es nicht erlebt. Vielleicht hatte er besonders gute Nerven. Nein, du siehst es ganz falsch. Er war kein Abenteurer, sondern ein außergewöhnlicher Mensch mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich konnte das am Anfang auch nicht glauben, als Protschka mir von seinem Volk erzählte, von jüdischen Wunderrabbis, von der selbstverständlichen Annahme, man könne gute Geister herbeifliehen und böse Geister abwehren. Es kam mir als spätmittelalterlicher Hokuspokus vor. Aber ich habe dann selbst erlebt, dass es solche Fähigkeiten gibt. Und Protschka hatte sie. Im Übrigen ohne sich dieser Fähigkeiten besonders zu berühmen. Was hast du erlebt? Ich habe durch Protschka in Wien ein jüdisches Mädchen kennengelernt. Ja, und? Das Mädchen war besessen. Sie sprach unvermutet mit völlig fremder Stimme und in Sprachen, die sie im Wachzustand überhaupt nicht kannte. Ja, warum sollte das nicht eine Psychose gewesen sein? Sicher, das wäre denkbar. Aber als wir sie zum ersten Mal sahen, spürten wir die Anwesenheit eines Dibbuk. Dibbuk? Die Juden nennen eine Seele, die keinen Frieden finden kann und deswegen in Menschen oder Tiere schlüpft, einen Dibbuk. Das sind doch aber alles Fantasiegeschöpfe. Nein, nein. Ich selbst habe gespürt, dass jemand oder etwas im Raum war, was wir nicht sehen konnten. Kollektiver Wahn. Ich weiß, dass ich dich nicht überzeugen kann. Ich kann nur sehr unvollständig, rational beschreiben, was ich erlebt habe. Jedenfalls, Protschka wurde zu dem Mädchen gerufen, weil sie aufgrund ihrer Besessenheit eine Gefahr für sich selbst und ihre Umwelt darstellte. Er hat mit dem Geist geredet und das Mädchen war geheilt. Spontanheilungen sind bei psychischen Krankheiten gar nicht so selten. Warst du bei der Heilung dabei? Nein, sie geschah durch eine jüdische Zeremonie, die eine Anwesenheit von Goyim nicht erlaubte. Wer oder was ist denn nun wieder ein Goyim? Einzahl Goy. Alle Nichtjuden werden Goyim genannt. Du hast das also nicht einmal selbst erlebt. Auf bloßes Hörensagen kann man sich doch noch weniger verlassen. Ja, es war eine Situation jenseits des Verstandes und ich war nicht dabei. Und doch, es war, als wäre ich dabei gewesen. Jetzt im Krankenhaus erinnere ich mich daran. Es ist wieder alles so nah, als wäre es erst gestern geschehen. Es ist irgendwie so wirklich. Samstag, den 8. Dezember 1984. Weihnachten steht vor der Tür. Das erste ohne ihn. Bisher hatte Weihnachten keine Bedeutung für mich. Wir feierten es wegen der Kinder. Der obligate Kontakt zur Familie wurde möglichst knapp gehalten. Aber dieses Jahr, ich spüre eine große Leere in mir. Mein bisher so selbstverständlicher Aufstand gegen die Kirche, das System, gegen die Eltern, speziell den Vater, ist mir fragwürdig geworden. Bisher habe ich Religion als metaphysischen Quatsch abgelehnt. Heute kommt es mir so vor, als hätte ich damit etwas Tieferes in mir betäubt. So als wenn der Widerstand gegen den Glauben irgendetwas mit einer Sehnsucht zu tun hätte. Der Sehnsucht nach einer umfassenden Liebe. Ja, ich muss es mir eingestehen, jetzt wo ich Vaters Aufzeichnungen gelesen habe. Immer deutlicher spüre ich meine Sehnsüchte. Fühle mich ihm immer stärker verbunden. Es ist mir, als wollte dieser Protschka auch zu mir sprechen. Vielen Dank für den Talmud, Protschka. Ich habe es mit Interesse studiert und verstehe jetzt besser, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass Juden nicht bloß Gesetze haben, sondern quasi das Gesetz sind. Das Gesetz erfüllt sich im täglichen Leben. Ja, Herr Doktor. Das Leben ist eigentlich nur vorstellbar in Übereinstimmung mit den Gesetzen. Aber Sie lehnen das doch eigentlich ab. Ich bin ein Jud, nur kein Orthodoxer. Ich kann die vielen Gesetze nicht ertragen. 613, davon am Schabbat fast 40 Verbote. Für mich sind die Gesetze eine Fessel. Ich habe schon früh gespürt, dass ich, Gott gelobt sei, sein Name nicht durch die Erfüllung aller Gesetze erreichen würde. Ich konnte ihn nicht sehen, nicht die Geheimnisse seiner Schöpfung. Immer waren die Gesetze dazwischen. Ich wollte ihm begegnen. Also musste ich das ohne den Schutz der Gesetze tun. Eben, Protschka, eben. Die Gesetze sind doch auch ein Schutz. Markierte Wege wie Seile im Fels. Seile, die mutige Wanderer in den Fels geschlagen haben. Markierungen erfahrener Vorgänger, die uns bei der Bewältigung aller Schwierigkeiten eine wichtige Hilfe sind. Ja, Herr Doktor, das stimmt. Ich sehe die Seile und sehne mich danach. Aber ich kann den Weg nicht gehen. Was glauben Sie, wie schön die Gewissheit seiner Anwesenheit ist, wenn am Schabbat alle sich in einem Rhythmus wiegen und ihn abwechselnd anrufen, aber es ist nicht mein Weg. Ich konnte kein verwechselbares Gotteskind sein. Ich spürte meine Einzigartigkeit, meine Unverwechselbarkeit zu stark. Jede der 613 Vorschriften erstickte mich, als wenn bebendes Fleisch mit Stricken gebunden würde, bis es reglos erstarrt und stirbt. Wie sollte er in ein verschnürtes Herz Eingang finden? Mir geht es da ganz anders. Es ist mir eine große Hilfe, irgendwo in der Welt in eine katholische Kirche zu treten und die vertraute Liturgie zu hören. Dann weiß ich, hier bin ich zu Hause. Zu Hause in der ganzen Welt, die der Herrgott geschaffen hat. Die vertrauten Lobpreisungen, das geliebte Latein, das sind meine Wege zu Gott. Ja, Herr Doktor, hilfreich sind die Seile schon. Im Gebirg, insbesondere wenn ein Wetter kommt. Aber mein Schicksal ist, ohne die Seile im Gebirg zu sein. Wieso Schicksal? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Ich bin in die Berge mit all diesen Seilen eingestiegen. Aber als ich im Berg war, da habe ich gemerkt, es geht nicht. Ich muss die Seile wegtun, meinen eigenen Weg im Berg suchen. Da merken Sie erst richtig, was das ist, so ein Berg. So was Großes, Riesiges, Überlegenes und man selbst. Klein, vergänglich. Eben nichtig. So allein im Berg, da können sie jeden Moment hin sein. Da ist ja nicht immer schönes Wetter. Da fliegen die Steine, da tosen die Winde. Ja, und wenn's fallen, dann nicht in die Seile vom Bergführer. Sie fordern Unmenschliches, Protschka, Übermenschliches. Ein normaler Mensch kann das nicht schaffen. Die Seile brauchen wir für die, nicht für die Helden, aber die Durchschnittsmenschen, die machen viele Fehler im Berg. Sie würden alle abstürzen ohne Seile. Auch der Durchschnittsmensch muss die Chance haben, im Berg zu bestehen. Ich sag ja nicht, dass man ohne die Seile in den Berg gehen soll. Ich sag nur, es ist mein Schicksal. Für mich wären die Seile eine einzige Lüge. Ich muss ohne die Seile klettern. Und wie soll das gehen? Ich lebe nach unserem jüdischen Motto. Höre Israel, er ist unser Gott, er ist einer. Gelobt sei der glorreiche Name seiner Herrlichkeit für Zeit und Ewigkeit. Er ist Gott. Er ist Gott. Er ist Gott. Ich verstehe nicht so richtig. Wenn Sie ihm begegnen wollen, brauchen Sie ein tiefes Vertrauen in die Schöpfung und die Kraft, um die Liebe zu kämpfen. Jede Sekunde unseres Lebens. Aber wie wollen Sie denn die Liebe leben? Man kann demütig werden. Und in der Demut erscheint einem die Heiligkeit allen Lebens. Aber Protschka, in einer Zeit wie der unsere, Mensch, das ist doch illusionär. Ja, hoffnungslos. Da herrscht doch keine Liebe, sondern pure Gewalt. Menschenverachtung. Ihr Volk wird ausgerottet, während wir hier plaudern. Ja, Herr Doktor. Und dennoch. Montag, den 24. Dezember 1984. Heiligabend. Ich spüre das Besondere dieses Tages deutlich. Obwohl mir mein Kopf sagt, ist doch nur ein beliebiger Tag. Ich bin sehr berührt. Vielleicht ein wenig rührselig. Ich kann's nicht erklären und will's auch gar nicht. In mir ist etwas aufgebrochen, als wenn eine Quelle zu sprudeln begonnen hätte, die lange verschüttet war. Heute sehe ich meine Umgebung mit dem Herzen. Es ist schwer, weil man so leicht angreifbar wird, aber ich will's riskieren. Immer deutlicher spüre ich, dass mir mein Vater eine Botschaft hinterlassen hat. Diese Aufzeichnungen während der Krankheit gelten mir. Ich soll daraus etwas lernen. Das verstehe ich jetzt. Ich hätte so gern mit ihm darüber noch gesprochen. Grüß Sie Gott, Herr Doktor. Wie? Sie? Wie kommen Sie hierher, Protschka? Sie haben doch gerufen. Ich? Gerufen? Wieso? Sie leben also noch? Ja, ich muss. Sie müssen? Ja, ich muss. Da ist noch so viel zu tun. Da sind noch so viele, die Hilfe brauchen. Na, so wie Sie, Herr Doktor. Aber, Protschka, wie konnten Sie wissen? Sie sind krank. Ja, das Herz. Nicht wahr, das Herz, Herr Doktor, ist krank. Das haben Sie krank gemacht. Keine Liebe, nicht wahr? Woher wissen Sie? Woher, Protschka? Ich verstehe gar nichts. Das ist jetzt nicht wichtig, Herr Doktor. Es geht um Ihr Leben. Ihr Überleben. Wir sind nicht zusammen, um über meine Geschichte zu reden. Wir sind jetzt wegen Ihrem Leben zusammen. Es ist jetzt wichtig, dass Sie Ihr Herz sprechen lassen. Endlich! Ihr Herz. Gehen Sie jetzt zurück zu Ihrem Herzen. Was will Ihnen Ihr Herz sagen? Konzentrieren Sie sich auf das Herz. Mein Herz. ist in einem Käfig. Ich sehe mein Herz gebunden mit vielen Stricken. Es versucht, sich zu entwinden, aber die Stricke sind sehr stark. Sagt Ihnen das Herz etwas? Lassen Sie jetzt Ihr Herz sprechen. Ich bin gequält worden. Ein Leben lang. Als ich Kind war, voll Vertrauen und Liebe, fing die Enttäuschung an. Ich rief und niemand war da. Wenn dann jemand kam, hieß es, stell dich nicht so an oder ein Junge weint nicht. Später dann entdeckte ich meine Liebe zu Gott. Dann ging ich zur Kommunion und spürte die Eiseskälte der kirchlichen Riten. All die Leute, die nicht aus Liebe zu Gott zusammenkamen, sondern nur ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgingen. Ihre Gebete waren erstarrte Formeln. Ich fühlte mich einsam. Konnte mit niemand darüber reden. Ich wurde erwachsen. Der Krieg begann. Härte, nicht Liebe war gefragt. Gefühle waren als weibisch verketzert. Nach dem Krieg lernte ich meine Frau kennen. Ich war verliebt, aber das Gefühl verblasste. Und ich, das Herz wurde vergessen. Wiederaufbau und Karriere standen im Vordergrund. Mein Entsetzen über die Nazi-Zeit, meine Schuldgefühle wurden verdrängt. Es gab ja so viel zu tun tagsüber. Und abends war ich müde. Meine Frau und meine Kinder waren mir Freude, aber... Was aber? Was gesagt werden muss, das muss jetzt gesagt werden. Jetzt, Herr Doktor. Das ist Ihre letzte Chance. Aber... Ja, irgendwie war ich Ihnen fremd. Oder Sie mir. Ich konnte Sie mit dem Herzen nicht berühren. Alles wurde irgendwie äußerlich. Wir waren eine nette Familie, ordentliche Frau und artige Kinder. Wir nahmen am zunehmenden Wohlstand teil. Aber das war alles außen. Auch ich ging jetzt in die Kirche wie alle anderen, wurde ebenso förmlich und erstarrte. Ich verhielt mich eben, wie sich ein ehrgeiziger Richter verhielt. Lassen Sie jetzt nur Ihr Herz sprechen, Herr Doktor. Kommen Sie immer wieder darauf zurück, auf das Herz. Ich fühlte mich überflüssig, wurde nur noch als Blutpumpe gebraucht. Dabei hatte ich solche Sehnsucht nach Liebe, nach Erfüllung. Und er merkte es nicht einmal, war immer beschäftigt. Ja, zu Weihnachten, da saß er oft ein wenig melancholisch und fragte sich, was denn mit ihm los sei, aber das wurde dann überspielt. Man hatte ja so viele Geschenke zu bewundern und die liebe Verwandtschaft, die zu Besuch kam, da blieb fürs Herz keine Zeit. Mein Kampf wurde immer verzweifelter, ich klopfte heftig und versuchte, ihn an mich zu erinnern, aber er ging zum Arzt. Ließ sich Medikamente verschreiben zur Beruhigung des Herzens. Er nahm immer mehr Tropfen, machte mich blind. Ganz blind für meine Sehnsüchte. Erzähl von deinen Sehnsüchten, mein liebes Herz. Jetzt ist der Moment da, sie alle auszusprechen. Nach so langen Jahren Sehnsüchte. Ich hab doch alles gekriegt in meinem Leben. Eine liebe Familie, eine schöne Karriere, die Anerkennung der Kollegen und des Staates. Erst kürzlich zum 35. Dienstjubiläum das Verdienstkreuz erster Klasse, das ist uns gar nicht üblich. Normalerweise gibt es nur zweiter Klasse, Herr Potschka. Da spricht jetzt nicht Ihr Herz. Das Herz, Herr Doktor, hat kein Verdienstkreuz gekriegt. Lassen Sie jetzt nur das Herz sprechen. Es ist krank. Sehr krank. Lassen Sie Ihrem Herzen endlich einen Raum. Geben Sie es frei. Wie sollte das geschehen? Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Wie kann mein Herz denn sprechen? Was soll das alles? Ich bin in letzter Zeit überarbeitet und dann eben zusammengeklappt. Es kommt schon wieder in Ordnung. Hier sind gute Ärzte, vor allem der Dr. Zender, mein behandelnder Arzt. Das kommt nicht mehr in Ordnung, Herr Doktor. Lassen Sie jetzt die Spielchen, das ist Ihr letzter Kampf. Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie ein Arzt? Was heißt hier Spielchen? Ich spiele nicht. Erklären Sie sich. Ich will Sie nicht beleidigen, Herr Doktor, aber wir haben nicht so viel Zeit. Deswegen müssen wir uns konzentrieren. Wir können jetzt nicht diskutieren. Sie müssen Ihre Sehnsüchte wiederfinden. Glauben Sie mir, ich fühle Ihr Herz. Das ist müd, das will nach Haus. Nach Haus? Schauen Sie nur genau hin. Sie können es verstehen. Lassen Sie Ihr Herz sprechen. Ich wollte ein Leben in Liebe und Wahrheit führen. Ich suchte Gott. Wie habe ich gesucht? In der Kirche, im Gebet, bei anderen Menschen, bei mir. Ich wollte deine Gegenwart spüren und verlor dich doch täglich. Ich schaffte es einfach nicht, nach deinen Geboten und in der Liebe zu leben. Wie oft war mir meine Familie gleichgültig? Wie oft habe ich andere durch meine Überheblichkeit verletzt? Mein Gott, ich fühle mich so schuldig, so unwürdig. Mein Herz ist so leer. Ich habe versagt. Ich fühle mich verlassen und kann nicht einmal in dieser Notnacht hier schreien. Ich weiß nicht mehr, ob es dich gibt, je gegeben hat. Die Gewissheit deiner Gegenwart fehlt mir. Das sagt Ihr Herz gar nicht. Lass uns jetzt den Verstand aus dem Spiel. Ja, das Herz ist närrisch. Aber gerade deswegen sieht's die Dinge, die das Auge nicht sieht. Ihr Herz will vertrauen. Ich spüre, Ihr Herz ist bereit. Finden Sie die Worte wieder, die Ihr Herz hatte, als es noch frei war von allen Stricken. Ihr Herz will lieben. Lassen Sie Ihre Zweifel fahren. Domine Jesu Christi, Rex Gloriae, Libera animas de pönis inferni, et de profundo lacu, sed signi fer Sanctus Michael in Lucem Sanctam. Vati, wann kommt denn nun endlich das Christkind? Gleich. Es kommt gleich. Komm, wir gehen zusammen. Wir brachten das Hörspiel »Ich habe dich bei deinem Namen gerufen« von Hans-Werner Alberts. Es sprachen Dr. Hieblich, Manfred Steffen, Protschka, Rudolf Wessely, Herbert, Stefan Schwarz, Arzt, Dieter Hufschmidt, Notarzt, Peter Kämpfe, Schwester, Barbara Bayer, scharfe Stimme, Wolfgang Karven, Kinderstimme, Sonja Kramer und andere. Ton Peter Nielsen, Schnitt Christine Wehmann, Regieassistenz Angela Geritz, Regie Günther Bommert. Am kommenden Sonntag, dem 24. Juni, wiederholen wir um 17 Uhr das Hörspiel »Der Sturz zum Gipfel« von David Cragen. Douglas Poole hat's geschafft. Mit Mitte 40 ist er ganz oben, höher als auf die Orgelempore in der Kathedrale von Westminster kann ein englischer Organist nicht steigen. Dabei hat Douglas außer einer außergewöhnlichen Begabung als Orgelvirtuose nichts, was ihn für eine Karriere als Kirchenmusiker besonders angeeignet erscheinen ließe. Er ist ein antiklerikal eingestellter Agnostiker. Seine Weltanschauung ist seit seinen Studentenjahren krass materialistisch, seinen kirchlichen Arbeitgebern, den Laien des Kirchenrates, wie den Klerikern bis hinauf zum Bischof begegnet er mit Zynismus. Er gilt als Schürzenjäger, vor dem kein Rock sicher ist, nicht einmal der einer jugendlichen Choristin. Als Musiker erscheint er eitel und selbstüberzogen, als Chef biestig und nachtragend, als Privatperson wehleidig und selbstgerecht. Seine Ehe ist so freizügig, dass sie den Stand juristisch gerade noch hält. Die Kinder wissen das und wenden sich von ihm ab. Zwei Freunde hat er. Den deutschen Künstler und Studienfreund Karl, den er durch die Unfähigkeit oder den Unwillen zu helfen durch Selbstmord verliert. Und den Pfarrer Harald, bester Freund aus Kinderzeiten, Mitschüler, Kommilitone, Arbeitskollege, angestellt bei der nämlichen Firma, der sich in seiner Mischung aus alter Freundschaft und christlicher Nächstenliebe um ihn kümmert, bis zur Selbstaufgabe. Douglas Poole ist ein larmoyanter, egozentrischer, arroganter Mistkerl, oder?